ist voll Lautstärke so. Ist es? Baby, wenn du willst, dann werde ich Opernsänger, nur für dich und deine Eltern. Wenn ihr wollt, kommt vorbei in die Oper. Ich hab noch ein paar Karten umsonst da. La la la la la la la la la la la. Figaro, Figaro, la la la. Und ich sing nur für dich, und ich sing nur für dich, und ich sing nur für dich, ja. Baby, wenn du willst, dann werd ich Fußballspieler. Spiel die ganze Zeit wie in FIFA. Schau, ich mach Tricks mit dem Ball und am Ende schieß ich ihn ins Tor hinein. Baby, nenn mich Alaba, Baby, nenn mich Alaba, weil ich mach Tricks und ich schieß Tore. Und ich schieß nur für dich, und ich schieß nur für dich, und ich schieß nur für dich, Baby. Ich seh's nur für dich und ich seh's nur für dich. Und ich sing nur für dich und ich sing nur für dich. La la la la la la la la la la la la la Figaro. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Baby, baby, la la la la la. Figaro, Figaro, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Baby, baby, la la la la la. Wenn du willst, Baby, wenn du willst, wenn du willst, wenn du willst, mach ich alles für dich. Wenn du willst, wenn du willst, werd ich Opernsänger. La la la la la la. La la la la la la la la la. Figaro, Figaro, Figaro. Ich hab Karten für die Oper.